Erster Jakobus ist ein Diener von Gott und Jesus. Er schreibt an die 12 Stämme, die überall sind. Er grüßt euch. Zweiter, meine Freunde, freut euch, wenn ihr Probleme habt. Dritter, denn ihr wisst, dass Probleme euren Glauben stark machen. Vierter, wenn ihr stark bleibt, werdet ihr vollkommen sein. Euch wird nichts fehlen. Fünfter, wenn ihr nicht weise seid, fragt Gott. Er gibt allen gerne Weisheit. Sechster, aber fragt mit Glauben. Zweifelt nicht. Wer zweifelt, ist wie eine Welle im Meer. Der Wind treibt sie hin und her. Siebter, so ein Mensch soll nicht denken, dass er etwas von Gott bekommt. Achter, er ist unruhig und denkt immer anders. Neunter, ein armer Christ soll sich freuen, dass Gott ihn groß macht. Zehnter, ein reicher Christ soll sich freuen, wenn er klein wird. Denn Reichtum ist wie eine Blume, die schnell vergeht. Elfter, die Sonne scheint heiß und das Gras verdorrt. Die Blume fällt ab und ist nicht mehr schön. So ist es auch mit reichen Menschen. Zwölfter, freut euch, wenn ihr Probleme habt und stark bleibt. Gott wird euch das ewige Leben geben. Das hat er versprochen. Dreizehnter, wenn ihr versucht werdet, sagt nicht, Gott versucht mich. Gott versucht niemanden mit Bösem. Vierzehnter, jeder wird durch seine eigenen Wünsche versucht. Fünfzehnter, wenn der Wunsch stark ist, tut man Böses. Und das Böse führt zum Tod. Sechzehnter, meine lieben Freunde, lasst euch nicht täuschen. Siebzehnter, alles Gute kommt von Gott. Er ist wie die Sonne, die immer scheint. Er ändert sich nie. Achtzehnter, Gott wollte uns neues Leben geben. Er hat uns durch sein Wort die Wahrheit gezeigt. Wir sind wie die ersten Früchte für ihn. Neunzehnter, meine lieben Freunde, denkt daran, hört gut zu, redet wenig und werdet nicht schnell wütend. Zwanzigster, denn wenn ihr wütend seid, tut ihr nicht, was Gott will. Einundzwanzigster, lasst alles Böse weg. Nehmt Gottes Wort an. Es kann euch retten. 22. Tut, was Gottes Wort sagt. Hört nicht nur zu. Sonst betrügt ihr euch selbst. Straße 23. Wer nur zuhört, ist wie ein Mann, der sich im Spiegel sieht. 24. Er sieht sich und geht weg. Sofort vergisst er, wie er aussieht. 25. Wer aber genau in Gottes Gesetz schaut und danach lebt, der ist glücklich. Er hört nicht nur zu, sondern tut auch, was Gott will. 26. Wer denkt, dass er fromm ist, aber nicht auf seine Worte achtet, der betrügt sich selbst. Seine Frömmigkeit ist nichts wert. 27. Echte Frömmigkeit ist, den Waisen und Witwen in Not helfen und sich selbst von der Welt fernhalten.